die Ziele erreicht und wir völlig verblenden. Auf allen Ebenen wird das Leben bombardiert. Körper und Geist entstellt, die Seele massakriert. Sie wollen sogar die Geschlechter verdammen. Das Bild von Mann und Frau ins Museum verbannen. Grenzenlos, Inflation. Sterben soll die deutsche Nation. Doch solange noch ein Tropfen Blut von deutscher Art in unseren Adern fließt, wird dieses Volk bewahrt. Noch ist es nicht verloren, egal was sie auch tun. Noch schlägt das Herz im Widerstand und hört nicht ruhen. Doch solange noch ein Tropfen Blut von deutscher Art in unseren Adern fließt, wird dieses Volk bewahrt. Noch ist es nicht verloren, egal was sie auch tun. Noch schlägt das Herz im Widerstand und hört nicht ruhen. Nur der Anfang ihres Plans. Völlig ausgelöscht, das Volk im großen Einheitswahn. Vernichten für den Masterplan Einheitsmensch. Das deutsche Volk soll bald schon niemand mehr erkennen. Unsere Nation steht dem Auge im Weg. Sie soll überwunden werden und es vergeht. Kein Tag ohne Hetze, Hass, Häme, Gewalt. Sie produzieren, fordern die Robotergestalt. Doch solange noch ein Tropfen Blut von deutscher Art in unseren Adern fließt, wird dieses Volk bewahrt. Noch ist es nicht verloren, egal was sie auch tun. Noch schlägt das Herz im Widerstand und wird nicht ruhen. Doch solange noch ein Tropfen Blut von deutscher Art in unseren Adern fließt, wird dieses Volk bewahrt. Noch ist es nicht verloren, egal was sie auch tun. Noch schlägt das Herz im Widerstand und wird nicht ruhen. Noch schlägt das Herz im Widerstand und hört.